Telefonistenkneipe Biertelefonat mit Flo von DK und Paddy. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Hallo Paddy. Ja, hallo auch von mir, lieber Flo. Frohes neues Jahr wünsche ich da an die Hörerinnen und Hörer. Dir natürlich auch, Paddy, wobei ich weiß nicht, ob das Unglück bringt, wie beim Geburtstag, weil in Wirklichkeit nehmen wir hier Mitte Dezember auf, aber das ist eine Vorproduktion. Also es darf jetzt nichts passieren die nächsten zwei Wochen, damit die Folge noch einigermaßen aktuell bleibt. Ja, von mir auch frohes Neues. Fühlt sich komisch an. Noch sind es ja ein paar Wochen, aber wenn ihr die Folge hört, dann ist es dann ja schon das neue Jahr. Ja. Und ja, genau. Ich freue mich auch sehr wieder auf ein Biertelefonat. Ja, von dir hat man auch länger nichts gehört in der Kommunistenkneipe, ist mein Eindruck. Was los? Also beim letzten Biertelefonat war es doch sogar auch das Thema, warum ich so wenig mache, ne? Das immerwährende Thema. Es ist ja immer dasselbe Thema, ja. Ja. Ja, was soll ich sagen? Das Leben ist manchmal ein bisschen stressig. Ja. Im Prinzip ist es ja wie auch beim letzten Mal. Also ich arbeite, ist gerade viel Masterarbeit, die ich einfach nicht ganz geschissen bekomme. Es geht zwar voran, aber leider zu langsam. Macht Paddy sich nicht gerade für euch Hörerinnen nahbar und menschlich? Er ist wie ihr. Ja, es war alles nur gelogen, das sage ich nur, damit ihr Mitleid habt und damit ich menschlich wirke. Nein, das stimmt wirklich. Also, soweit ich weiß. Wenn du mich nicht auch noch verarscht, dann wird. Ah, ich hab so ein stressiges Leben, es ist so traurig. Ja. Auch Weihnachten jetzt gerade, ne? Klar, jetzt kurz vor Weihnachten, Weihnachtsstress, Geschenke besorgen, der ganze Scheiß halt und. Ja, wenn ihr das hört, dann haben wir das schon hinter uns und wir starten ins neue Jahr. Dann lief ja auch schon die Jahresabschlussfolge, die richtig gut war, behaupte ich jetzt mal in die Zukunft gucken, denn wir haben auch die noch nicht aufgenommen zu diesem Zeitpunkt, aber es wird sie gegeben haben, wenn ihr sie hört. Ja, spannender Sprung zwischen den Zeiten. Ich würde mal sagen, ich gebe mal einen kleinen Ausblick auf das, was uns oder euch heute erwartet. Ja, also wir wollen so ein bisschen die aktuellen Themen abgrasen, wie wir es immer machen bei einem Biertelefonat und genau, mit euch vielleicht danach in die Diskussion kommen. Bin gespannt auf die Reaktion und wir haben uns ein paar Themen rausgesucht. Ja, Paddy, womit starten? Ja, es ist schon, ich will nicht sagen, dass es zu spät ist, aber ich glaube, vor ein paar Wochen wäre es vielleicht noch ein bisschen mehr passender gewesen, weil der Hype da größer war, aber wollen erstmal anfangen, über die Wahl des neuen New Yorker Bürgermeisters zu sprechen. Und zwar heißt er jetzt Soran Mandani. Mandani, ja, genau. Das erste Thema, der neue linke, genau, Oberbürgermeister. Soll ich noch sagen, worum es noch gehen wird? Oder jetzt? Nö, wir können ja vielleicht gleich damit so einsteigen und dann schauen wir so weiter. Ja, und ich meine, mag ein paar Wochen her sein oder schon zwei Monate, ich weiß gar nicht, ein Monat, aber die Kommunistenkneipe jagt ja nicht dem tagesaktuellen Hype hinterher, sondern ist eher für die größeren Linien zuständig und gemessen daran sind wir immer noch relativ aktuell. Aber es ist genau wie du sagst, Mandani wurde zum Bürgermeister gewählt als Außenseiter. Ja, wie kann man den politisch beschreiben? Was ist das für ein Typ? Ja, Mamdani ist ja Mitglied der DSA, Democratic Socialists of America, wie kann man sie einordnen? Ich würde sagen, so links-sozialdemokratische Organisation, linksreformistische Organisation. Was im US-Kontext natürlich schon was anderes ist als jetzt in Deutschland, ne? Das muss man, glaube ich, schon sagen. Total, und man muss auch sagen, also ich habe mir nochmal jetzt vor kurzem nochmal angeschaut, also auch DSA intern, wie sie so ein bisschen strukturiert sind und welche Strömungen es gibt, und das ist relativ wild. Also es gibt da halt von Sozialdemokraten bis hin zu MLern gibt's da auch irgendwie Trotzkisten und ich glaube sogar auch teilweise Anarchos und so. Also es ist schon sehr, sehr bunt gemischt, aber man kann schon sagen, insgesamt das DSA und auch Mamdani, dass es sich da um eher linke Sozialdemokraten handelt. Und DSA hat ja vor allem so seit dem ganzen Hype um Bernie Sanders auch so einen krassen Aufschwung erlebt, ne? Also DSA ist ja, soweit ich weiß, auch in den USA die größte, also mit auch mitgliederstärkste linke Organisation. Das kann sein, das weiß ich nicht genau, aber sie haben auf jeden Fall eine gewisse Bedeutung. Man muss sagen, das amerikanische Wahlsystem ist ja auch auf regionaler Ebene bisschen, also nach europäischen oder auch deutschen Gesichtspunkten ein bisschen ungewöhnlich. Er ist ja auf Demokratenticket, glaube ich, Bürgermeister geworden. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Er ist quasi für Demokraten angetreten, ja. Also das ist auch so die Strategie der DSA größtenteils. Also sie versuchen sozusagen, ja, kann man sagen, Entrismus zu betreiben. Auf jeden Fall versuchen sie innerhalb der demokratischen Parteien in den USA den linken Flügel zu stärken, auf den Tickets der Demokraten ihre eigenen Kandidaten einzuschleusen und damit die Demokraten nach links zu ziehen. Das ist so die Idee zumindest. Also man kann sagen, dass das in der DSA machen Leute Entrismus, das heißt jetzt MLer oder Trotzkisten, und das DSA macht wiederum so eine Art Entrismus bei den Demokraten. Wobei, ich glaube, das kann man nicht vergleichen mit dem, was jetzt in Deutschland Parteien sind. Parteien haben ja eine ganz andere Rolle. Das ist ja, ich glaube, man kann nicht mal so richtig Mitglied sein. Und ja, genau. Das habe ich vollkommen auch, anders. Ja. Das habe ich auch letztens irgendwie rausgefunden. Das ist ganz komisch. Ich check's auch nicht so genau, aber ja, es ist nicht wie in Europa mit den Parteien oder in Deutschland. Das ist schon, es ist eher wie so ein loses Netzwerk, habe ich das Gefühl. Ja, das und mehr so ein Wahlkampfverein, habe ich so den Eindruck. Ja, also ja. Loses Netzwerk, ein Wahlkampfverein, eine Plattform. Es gibt ja auch bei den Republikanern, gut, mittlerweile dominiert das MAGA-Lager von Trump, aber früher hieß es immer irgendwie, es gibt relativ liberale Republikaner und es gibt total rechte Demokraten. Also Parteien bilden da nicht so das Spektrum ab wie hier. Wobei, ich würde sagen, so eine Tendenz gibt es ja zunehmend auch hier. Also, dass die Parteien sich alle sehr angleichen, also die bürgerlichen Parteien, und es dann nur noch um Schattierungen gibt, ne? Und natürlich, aber immer in Europa ist die Milieubildung immer noch ein bisschen größer. Wie auch immer, Mamdani, im Kontext der USA, wo sogar im Vergleich zu unserem immer weiter abgebauten Sozialstaat so Forderungen nach einer universellen Krankenversicherung fast schon revolutionär wirken solche Kandidaten ja immer wahnsinnig links. Und das ist ja auch ein Unterschied, ne, wenn solche Leute antreten dort. Trotzdem, als ich mich mal ein bisschen näher mit dessen Programm beschäftigt habe, ist ja ein Regionalprogramm für die Stadt New York, muss man sagen. Ne? War ich schon, also ich kann schon nachvollziehen, dass wenn man New York lebt, dass man den möglicherweise auch wählt oder dass man sich da Verbesserungen von erhofft, ne? Wie weit das dann trägt in dem bürgerlichen System, ist so eine andere Frage. Aber ich fand es gar nicht mal so sonderlich radikal, was er gefordert hat. Also das war ja, also es ist wirklich einfach klassisch sozialdemokratisch. Was vielleicht ein bisschen weiter geht, ist, ich glaube, die Idee im Programm, also eines der Forderungen war zum Beispiel auch so die Einrichtung von so staatlichen, was war das? Ich glaube, Supermärkten oder Lebensmittelausgaben, Ausgabestellen, um halt vergünstigte staatlich subventionierte Lebensmittel. Hab mich ein bisschen erinnert an so den alten Genossenschaftsgedanken, so 20er Jahre oder vielleicht sogar viel früher. Gab's ja hier auch, ne, in Deutschland, so von der Arbeiterbewegung, so pro. Ja, genau, so. aber also keine Rede von irgendwie Enteignung oder, also selbst auch im Wohnungsmarkt, also selbst die Forderungen dort sind wirklich sehr, sehr zahm. Also auch da ist nicht die Rede von Enteignung oder so. Oder auch nicht von einem allgemeinen Mietendeckel, sondern wirklich dann auch nur Einfrieren von Mieten in städtischen Wohnungen und so. Ja, ich habe bei Fabian Lehr mit Vladek Flakin, ne, eine Folge zu New York gehört. Ich meine, der ist ein US-Amerikaner, der in Berlin lebt, und der hat, glaube ich, aber auch lange in New York gelebt. Vielleicht ist er sogar New Yorker. Und der hat auch so ein bisschen so das Mietrecht in New York mal beschrieben. Da gibt's ja wohl schon so Wohnungen, die irgend so eine Art Mietdeckelung haben, aber mehr so durch historische Verträge mit Bestandsschutz. Und es gibt wohl so Wohnungen, die auch in irgendeiner Form sozial gebunden sind. Das funktioniert aber alles ein bisschen anders. Und ich glaube, den Sektor dieser Wohnung will er so erweitern oder mehr schützen. Aber da ist keine Rede gewesen von einem groß angelegten staatlichen Wohnungsbau oder einer Enteignung oder sowas. Also doch, das schon. Also es sollen schon mehr Wohnungen gebaut werden. Also das städtische, okay. Ja, das schon, genau. Also durch höhere Steuern auf Kapitaleinkünfte und für Reiche und so, wobei auch das er selber gar nicht verändern kann, sondern da ist er angewiesen auf die Gnade quasi des Bundesstaats New York, meine ich. Wo ja wieder ganz normale liberale Demokraten, glaube ich, regieren. Ne? Ja, genau. Und das ist natürlich, ob das funktioniert, ne, muss man sich dann, wird dann die Zukunft zeigen, aber Also doch, das schon, also schon sozialer Wohnungsbau und ich meine auch kostenloser ÖPNV und so. Wobei, nee, da muss ich eine Einschränkung machen, habe ich auch erst gedacht, aber stimmt gar nicht. Das wäre ja schon eine relativ radikale Forderung. Achso, nee, nur Busse, ne? Und ich habe dann bei Wolfgang, also M. Schmidt, im Podcast Wohlstand für alle mit Ode zusammen gehört, dass er wirklich nur die Busse, also dass nur die Busse kostenlos werden wollen. Also wird irgendeine Bewandtnis haben, warum er da diese Forderung für realistisch hält, aber da sieht man schon, wie das Programm sich schon vor seiner Umsetzung so auch so selbst kastriert. Also es werden da keine großen Würfe gemacht. Und trotzdem, das ist, glaube ich, das Entscheidende, was für uns interessant ist, dass so jemand in New York, einer der größten und bedeutendsten Städte der USA, ne, auch international einer der bedeutendsten Großstädte, kann man sagen, oder einer bedeutenden Großstadt, jedenfalls im Westen, jemand eine Wahl gewinnen kann zum Bürgermeister, zeigt ja schon, dass es eine gewisse Sehnsucht in den Massen auch gibt nach irgendwie sozialer Politik, nach ja. Ja, Begrenzung von Kapitalmacht, nach Beantwortung der sozialen Frage. Und der wurde ja total als Oberbolschewist und Kommunist von Trump zunächst geframed. Und dass die Leute den trotzdem wählen. Also nicht nur von Trump, also auch von etablierten Demokraten, also von den rechten Demokraten, von großen Teilen der liberalen, konservativen Presse und so. Was natürlich ja, klar, Bullshit ist, Völlig durchgedreht, auch wegen seiner Pro-Palästina-Position, wobei er die im Wahlkampf eher verdeckt gehalten hat, aber der war schon auch immer sehr, sehr, der hat sich schon eigentlich mal sehr klar auch solidarisch geäußert. Ja, und das ist nicht nichts, das will ich gar nicht irgendwie kleinreden. Und trotzdem bleibt er letztendlich natürlich ein reformistischer linker Sozialdemokrat, wo wir historisch wissen, wo das immer endet, wo das an Grenzen gerät, wie integrierend und schädlich das auch wirkt. Also das müssen wir jetzt nicht alles durchdeklinieren. Ich glaube aber, muss es dann auch, Achtung, dialektisch sehen, haha, Lieblingssatz von Kommunisten. Ich kann es nicht mehr hören, ja. Ja, es drückt natürlich schon. Aber es stimmt. Auch ein Bedürfnis aus. Das ist das, was ich eben meinte, nach solchen Lösungen. Und ich finde schon erstaunlich, dass trotz dieser Hetzkampagne, also antikommunistischen Hetzkampagne, es gibt ja auch Antikommunismus ohne Kommunisten, ne? Also es gibt gar keinen Kommunisten und trotzdem wird so eine Kampagne gemacht, dass die auch nicht verfängt bei den Massen, gerade nicht bei den Jüngeren. Da ist dann Socialism, also Sozialismus, ja mittlerweile wieder ein populäres Wort, auch wenn, glaube ich, die Adressaten manchmal nicht so klar haben, was damit gemeint ist, ne? So, aber es bietet Anknüpfungspunkte auch für radikalere Ideen. Ich würde da nicht so weit gehen wie Trotzkisten, das ist ja die alte Frage, da jetzt immer nur was super Gutes drin zu sehen, ne? Es hat schon immer beides. Also auch diesen integrativen Charakter, Potenzialwert eingesogen. Was meinst du genau? Also meinst du linksreformistische Formationen? Ja, ja, linksreformistisch auch in Deutschland, ne? Also ja. Der Hype um irgendwelche populären linksreformistischen Figuren. Also man kann das nicht ganz vergleichen, aber weil es hier so Heidi Reichenegg, ne? Ich glaube, sollte die mal in der Landesregierung irgendwie Ministerin werden. Also ganz ehrlich, würde sich auch entzaubern. Total bürgerliche Scheiße. Also ich habe auch jeden von denen gehört, die sowas von staatstragend sind. Und ich glaube, haben wir 1000 Mal durchgemacht, da empfehle ich dann ein bisschen tiefere Folgen, die wir teilweise auch mit Fabian gemacht haben, also Fabian Lehr, ne? Oder wir haben ja viele Folgen zum Reform, wo der Reformismus eine Rolle spielt, gemacht. Also für die noch nicht so erfahrenen Hörerinnen kann ich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Das ist übrigens auch so wild, also viele in der Linken, auch rechte PDLer oder auch Grüne teilweise, haben ja auch mal diesen Erfolg von die Wahl von Mamdani so voll krass gefeiert und als Vorbild gesehen. Dieselben Leute, die palästinensolidarische Linke als die schlimmsten Antisemiten bezeichnen. Ja. Also wenn Mamdani in Deutschland aktiv wäre oder in der Linken, dann würden sie die wahrscheinlich offen bekämpfen, teilweise so, ne? Dann wäre er ausgeschlossen wie Ramzi Kilani wahrscheinlich, ne? Ich weiß gar nicht, ob das ohne weiteres so zu jedem Zeitpunkt in der PDR gegangen wäre. Also in Berlin vor jedenfalls 1-2 Jahren oder so, wahrscheinlich auch nicht so ohne weiteres, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja. Man muss natürlich auch sagen, dass New York auch eine sehr linke Stadt ist, ne, mit einer sehr linken Tradition so. Ja, es gibt da ja auch historisch interessante Kommunisten, die wir mal interviewt haben. Darauf kommen wir noch zu sprechen später. Vielleicht zu solchen Standpunkten ist das natürlich läppisch, aber es gibt eine Tradition der Arbeiterbewegung, das stimmt. Ja. Und trotzdem hast du recht, ich glaube, natürlich darf man sich da jetzt keine falschen Illusionen machen. Also es wird sich jetzt auch zeigen in den nächsten Monaten und Jahren, was Mamdani da auch wirklich davon umsetzen kann. Es gibt auch schon ein paar Anzeichen, da wollen wir auch gleich nochmal, ne, mit dem Treffen im Oval Office bei Trump, aber auch so ein paar Entscheidungen jetzt, also auch personell, die so ein bisschen nicht so Gutes vermuten lassen, aber erst einmal kann man, glaube ich, schon festhalten, es gibt ein großes Bedürfnis in den USA, aber auch darüber hinaus nach linken Alternativen, auch in Europa und vor allem auch also soziale Themen, Klassenthemen, wirklich so das, was die Menschen im Alltag am meisten betrifft, also das Überleben im Alltag, hohe Lebensmittelpreise, hohe Mieten, ja, einfach sein Leben bestreiten zu können, so damit kann man halt wirklich große Masse Menschen überzeugen. Also wenn man da überzeugende Antworten drauf hat und das auch thematisiert, und das hat er ja gemacht beim Dani im Wahlkampf, ne? Also das war ja wirklich so der Fokus. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung. Ja, genau, also die ganze Verwaltung ist ja auch nicht für sozialistische Politik ausgerichtet. So, also ich erkläre es immer wieder und wiederhole das jetzt nicht in der ganzen Länge so, aber die Institutionen sind ja schon auch dafür da, bürgerliche Politik zu machen. Ein Stück weit kann man Spielräume zulassen, aber also das bürgerliche System ist angelegt dafür, dass solche Tendenzen eingefangen werden. Und wie groß der Spielraum für so einen Reformismus ist, wird man sehen. Eine Sache würde mich daran aber interessieren. Ich habe, bevor wir zum Oval Office nochmal kommen, ich habe so zwei Tendenzen sehr stark beobachtet, so im trotzkistischen Lager, natürlich auch mit Unterschieden. Da herrscht immer mehr so diese Ansicht, dass solche reformistischen Projekte natürlich erstmal gut sind, das, was wir jetzt auch gesagt haben, ne, so, da wird das sehr betont, weil das zeigt, dass es irgendwie ein wachsendes Bewusstsein gibt oder so weiter, und die argumentieren dann aber immer sehr stark, ja, und die Reformisten werden euch enttäuschen, und dass dann aber bei den Massen so eine Lernerfahrung einsetzt und die sich in radikaleren Positionen der Kräften zuwenden. Ich will jetzt nicht sagen, dass das gar nicht passiert, aber mein bescheidener historischer Horizont, da gibt's auch andere Erfahrungen. Also wenn ich an Griechenland denke, Syriza, so, ne, ich weiß gar nicht, ob das wirklich immer stimmt. Also häufig habe ich den Eindruck, dass Leute dann, wenn so Linksreformisten sie enttäuschen, auch komplett resignieren und zynisch werden und keinen Bock mehr haben und dass die jetzt in irgendwelchen kommunistischen Organisationen landen oder so. Manche bestimmt, aber ich glaube, das ist gar nicht messbar mehr oder so als in anderen Zeiten. Bin mir nicht sicher, ob das so stimmt. So, was ich aber auch gelesen habe, ist mehr so aus dem ML-Lager so eine sehr scharfe Kritik, die einfach nur diesen, dem wir ja vielleicht tendenziell auch näher sind, ne, aber die jetzt nur diese Tendenz betont, dass das integriert, das verwirrt, dass das spoilert, ne? Also dass das irgendwie aus dem ML-Lager. Hört man mich wirklich so schlecht, dass daran eigentlich gar nichts gut wäre, die also die Seite nur betont und ja, natürlich, irgendwie, die Leute wünschen sich das, aber ja, das hält eigentlich das Bewusstsein nieder, es wirkt schädlich, das verhindert eine Entwicklung einer realen Arbeiterbewegung oder kommunistischen Kraft. Bin ich mir auch nicht sicher, ob man das nur so sehen kann. So. Aber also das sind so die Tendenzen. Was stimmt denn nun, Paddy? Ja, ich habe natürlich jetzt die Antwort, die absolute Antwort. Als Richter. Also ich glaube, zuerst einmal muss man sehen, dass also Linksreformismus hat ja, also ich finde, da kann man nicht verallgemeinern, weil je nach Land und Tradition und konkreten politischen, ökonomischen, sozialen Umständen kann ja Linksreformismus verschieden, also ganz verschieden ausgeprägt sein. Also ich würde schon sagen, es gibt einen Unterschied zum Beispiel auch einen sehr großen zwischen Linksreformismus oder linksreformistischen Akteuren und Parteien in Südamerika oder jetzt in Deutschland mit der Linkspartei oder Syriza und auch die Spielräume für linksreformistische Politik sind auch unterschiedlich, je nach Land, würde ich sagen. Ne? Es ist ja auch eine offene Frage. Da habe ich auch noch keine Antwort drauf. Abschließende Antwort. Ja, aber zum Beispiel. Pettys Lieblingssatz. Ich habe keine abschließende Antwort. Nein, aber stimmt ja. Ja, aber zum Beispiel die Frage, und die mich auch sehr lange beschäftigt, gibt es überhaupt noch, also jetzt, ich rede jetzt vor allem von den westlichen kapitalistischen Industriestaaten, Deutschland und so, gibt es überhaupt noch im Rahmen dieses Kapitalismus in seiner aktuellen Situation, auch mit den inneren Widersprüchen, mit der Krisenhaftigkeit, den sinkenden Profitraten, der Wachstumsschwäche und so, gibt es überhaupt noch Spielraum für linksreformistische Politik, weißt du? Also würde die Bourgeoisie quasi überhaupt linksreformistische Maßnahmen überhaupt noch akzeptieren? Beziehungsweise ist es überhaupt noch möglich? Also ist der Spielraum noch da innerhalb des Kapitalismus dafür? Das wird sich in der Praxis zeigen müssen. Auch da gibt es Unterschied zwischen einem Land wie Griechenland, wo Syriza dann an die Macht gekommen ist vor ein paar Jahren. Ein Land, was ökonomisch auch in einer ganz anderen Position ist, als jetzt zum Beispiel die BRD so, ne? Als dominierender Akteur, imperialistischer Akteur innerhalb der Europäischen Union oder in den USA so. Die USA ist so immer noch mächtigste imperialistische Nation. Ja. Ich glaube, das ist auch mal die Frage, welches Krisenrezept das Kapital so wählt oder die herrschenden Kapitalfraktionen besser gesagt, ne? Also ob nochmal so ein keynesianistisches Rezept gewählt wird, ne? Oder so ein Staat auf so einen starken Binnenmarkt braucht, also etwas höhere Löhne, wo auch wieder konsumiert wird, ne? Hängt natürlich gleichzeitig auch ab, glaube ich, von der Stärke der Arbeiterbewegung. Gibt's Protest? Muss man da irgendwas einhegen, ne? So ist auch eine Frage der politischen Taktik der Herrschenden. Setzt man auf Verelendung und Repression, ne? Und nur Kampf zwischen den Lohnarbeitern, wahre Arbeitskraft, ne? Meint man auch integrieren zu müssen, ne? Ich glaube, wichtig ist auch zu betonen, anders als jetzt Gegenstandpunkt oder so, dass natürlich sowas auch, nicht nur, darf man auch nicht überbetonen, aber auch eine Antwort ist auf die Stärke der Arbeiterbewegung, ne? Oder die Sorge einer Alternative. Und damit meine ich jetzt nicht mal mehr an der starken kommunistischen Alternative, die scheint, ich glaube, da ist die Sorge der Bourgeoisie in Deutschland gerade gering. Aber es ist schon so, dass sich, glaube ich, der bürgerliche Staat schon auch von einer starken linksreformistischen Kraft ein Stück weit beeindrucken lässt. Aber trotzdem, glaube ich, sind bei so geringen Wachstumsraten und den Zustand auch der deutschen Industrie jetzt im internationalen Wettbewerb, hast du natürlich recht, dass auch aus deren Sicht die Spielräume knapper werden. Also die Bereitschaft, da ja die Profitraten ein bisschen zu senken, also es geht, im Sinne eines Sozialstaats. Ja. Ne? Es gibt ja, ich weiß nicht, ob das Lehr war, der das mal gesagt hat. Ich glaube schon. Fabian Lehr. Ja. Ich glaube, hat er nicht mal gesagt, dass selbst linksreformistische Maßnahmen unter bestimmten Umständen vielleicht sogar nur gegen massivsten Widerstand gegen die Bourgeoisie wahrscheinlich durchsetzbar wären und vielleicht sogar letztlich auch nur revolutionär. Also weiß man auch nicht. Ne? Es gibt ja auch in der Geschichte, gab es ja auch schon Fälle, wo linke Regierungen gar nicht mal so sehr mit einem revolutionären Anspruch gestartet sind, aber aufgrund der Dynamiken und des krassen Widerstands dann selbst diese Reformmaßnahmen nur auf dem revolutionären Weg dann umgesetzt werden konnten, so, ne? Kann ja auch sein. Ja. Das ist quasi einfach aufgrund des Zwangs und des krassen Widerstands der Bourgeoisie dann sogar selbst eine linksreformistische Kraft, die dann aber wirklich dann noch da festhält an diesen Reformen, das nur auf einem revolutionären Wege dann umsetzen kann. Aber das ist alles Spekulation. Dazu sage ich jetzt mein Lieblingssatz, dazu sollten wir mal eine Folge machen. Zu Linksreformismus. Ja, vielleicht zur Frage, ist ein bisschen komplexere ökonomische Frage, so, aber zur Frage, wie viel Spielraum für linksreformistische Politik gibt es eigentlich noch? Übrigens, das ist auch durchaus nicht nur für Linksreformisten interessant, sondern auch für Kommunisten, weil auch so Taktikfragen oder diese ganze Debatte nach Übergängen, ne? Also die stehen und fallen ja auch damit. Also, welchen Sinn machen zum Beispiel sowas wie antimonopolistische Forderungen, wenn eh klar ist, dass das nicht passieren wird oder dass der Spielraum gering ist oder das Kapital das gar nicht machen kann. Ich glaube, ganz so ist es nicht. Es gibt ja auch immer wieder Beispiele aus den letzten Krisen, ne, wo schon auch dann so Konjunkturmaßnahmen beschlossen werden. Natürlich wurde jetzt der Sozialstaat nicht krass ausgebaut, aber ich glaube, es ist schon noch mal ein bisschen widersprüchlicher. Ja, wäre interessant, sich das mal mit dem Ökonomen anzugucken. Ja. Ansonsten zu deiner Frage, ich glaube, natürlich am Ende des Tages darf man sich da, also dürfen sich da vor allem Kommunisten keine so großen Illusionen machen. Also reformistische Politik am Ende wird ja nicht die Lösung sein. Aber trotzdem muss man da, glaube ich, je nach Kontext, je nach Land, je nach Situation da auch durchaus auch einen anderen Umgang finden. Also ich sage jetzt nicht, dass man irgendwie Interessismus betreiben sollte, also als allgemeine Strategie in irgendwelchen reformistischen Parteien, aber je nachdem, in welchem Land man ist, unter welchen Umständen, eine Zusammenarbeit kann ja durchaus Sinn machen oder da anzuknüpfen, auch an das Bewusstsein von den Menschen, die das unterstützen, solche Akteure. Aber okay, anknüpfen auf jeden Fall. Ja, man muss, glaube ich, immer sehr konkret sein, ne? Sehr, sehr konkret. Und jetzt, ja. Die Wahrheit ist immer konkret. Heute habe ich so meinen Phrasentag, habe ich das Gefühl, aber stimmt. Hat Lenin schon gesagt. Aber es stimmt ja wirklich. Ich glaube, es ist so dieser Neujahrs-Vibe, dass man anfängt mit so Kalendersprüchen, ne? Ich freue mich so über das neue Jahr, außerdem komme ich langsam ins Alter, wo man immer nur so weiß, nur noch in Glückskeks-Sprüchen redet. Auch ein Berufsproblem oder so. Wir sollten aber vielleicht nochmal 2 Minuten, auch wenn es vielleicht eher so Theater-Aspekte hat, auf diesen Moment von Mandami und Donald Trump im Oval Office, im Weißen Haus, zu sprechen kommen. So, ne? Ist ja die Frage, drückt sich daran irgendwas aus? Vielleicht soll man mal erzählen, was passiert ist. Also wie gesagt, Donald Trump hatte ja im Vorfeld Mandami, wie so seine Art ist, in den schlimmster Art und Weise beschimpft. Als verrückten Kommunisten, also quasi als Teufel, ne? Ich weiß gar nicht, was er alles gesagt hat. Ja, sie haben sich also, gegenseitig beschimpft. Also auch Mandami hat ja natürlich stark Stimmung gemacht gegen Trump. Also Ja, ihn glaube ich auch als Faschisten bezeichnet. Und ich meine, Trump ist ein New Yorker, er ist ja New Yorker, ja. New Yorker Immobilienmogulen, Kapitalist, ne? So, und dass der jetzt keinen Bock auf irgendeinen Linken hat in seiner Heimatstadt, das liegt ja auf der Hand. Und ist natürlich so ein bisschen auch unter populistischen Gesichtspunkten so auch eine Gefahr für ihn, ne? Ja. Dass also das, was er macht, irgendwie von links besetzt wird, so ein Stück weit ist es ja so, ne? Ja. Und naja, er musste halt als New Yorker Bürgermeister dann seinen Antrittsbesuch machen im Weißen Haus. Und ja, ich würde sagen, die haben da ziemlich rumgekumpelt, ne? Also kann man das so sagen? Ja, es wirkte auf jeden Fall so. Ich glaube, alle waren überrascht. Also sowohl die Trump-Lager, Rechte als auch Linke. Und ich finde es voll interessant zu sehen, wie aber trotzdem alle Seiten versucht haben, sich das als Erfolg zu verbuchen, ja. Also ich habe sowohl. Ja, Petram Chayar hat gesagt, ich meine, Petram war ja auch schon mal bei uns, Boss-Move von beiden Seiten. Es gab ja diese berühmte Szene, wo irgendeine Journalistin fragt, Herr Madami, haben Sie nicht gesagt, Trump ist ein Faschist, so während er neben Trump, der da im Oval Office sitzt, orangen rumsitzt und Madami steht da so, und holt so aus, wahrscheinlich zu so einer langen Erklärung, ja, was ich damit meinte, bla bla bla. Und dann sagt Trump so, ach, ist egal, sag einfach ja. Ja, so, ja, das war. So nach dem Motto, ich meine, rhetorisch irgendwie fast schon brillant von Trump, ne? So den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja. Hat natürlich Mandami auch die Möglichkeit gegeben, diese Peinlichkeit zu überwinden. Mhm. So. Ich habe mich aber gefragt, ja, ist ganz lustig, aber könnte man nicht auch so ein Bild bekommen wie, ja, da sind sie, das ganze Personal der herrschenden Klasse oder diese ganzen Charaktermasten der Politik und am Ende trinken sie ja doch zusammen Cocktail und chillen da zusammen so. Wo ich nicht sagen will, dass es da keine Unterschiede gibt, so, aber so einen Eindruck hatte ich irgendwie so, ja, es ist halt doch irgendwie dann auch eine Kaste im Überbau, ne? So, und es ist ja jetzt auch. Ich meine, so findet ja nicht Politik statt, ne? So anekdotisch so, aber ich finde schon, dass das auch viel ausgedrückt hat. Aber ich weiß nicht, hast du es anders wahrgenommen? War dein Eindruck, Mandami war da so krass souverän und hat den Trump in die Schranken gewiesen, oder? Also, ich glaube, wie alle war ich erstmal auch sehr überrascht. Ich fand es sehr, sehr spannend. Trump hat zum Beispiel auch gesagt, also auch ganz offen dann bei dem öffentlichen Treffen mit Mandami, also wurde auch darauf angesprochen auch, also auf seine Äußerungen im Wahlkampf, dass man Daniel ein verrückter Kommunist und Extremist ist und so. Dann hat er einfach wirklich allen ernst gesagt, ja, das war einfach Wahlkampfgelaber. Das ist ja aber auch das Geile bei Trump, muss man sagen, dass der manchmal so radikal ehrlich ja, ist. Ja, ja, ja. Also das ist wirklich erfrischend, aber auch gleichzeitig irgendwie krass. Also, aber auch krass, sag ich mal, aus so einer, also ich meine, auf das eigene Lager so vor den Kopf zu stoßen. So, also man tut die ganze Zeit so, als würde da jetzt ein sozialistischer Islamismus da jetzt irgendwie aufgebaut werden. Islam. Ja, ja. Also die Islamisten und Kommunisten die Macht übernehmen und das der Untergang New Yorks und so. Und ein paar Tage später, so als wäre es alles einfach komplett egal. Aber auch interessant, wie eurem eigenen Trump-Lager das auch einfach so akzeptiert wird, weißt du? Also ich muss so ein bisschen daran denken, als Trump einmal gesagt hat, er könnte einfach jemanden auf der Straße erschießen, die Leute würden es feiern oder einfach es wäre ihnen einfach egal. Und ich glaube, es ist halt wirklich so, ne? Also er kann sagen und machen, was er will, aber gut, das ist die eine Sache. Es ist halt auch bürgerliche Demokratie auf einem gewissen Degenerationslevel. Ja, wie so eine Show, die einfach keiner mehr glaubt. Mhm. Also ab einem gewissen Alter glaubt man ja auch nicht mehr, dass der Weihnachtsmann kommt, weißt du? Dann tut man noch so für was weiß ich, die Nichte oder die Kinder oder so, aber der ist vielleicht auch schon klar, dass das nicht mehr stimmt ab einem gewissen, also so kommt es mir ein bisschen vor, also dass das irgendwie diese Illusion in der Masse auch schon so geschwunden ist, dass es irgendwie klar ist, da geht's um andere Sachen, um Interessen, um Freunde und so weiter und sie geben sich nicht mehr die Mühe, es zu maskieren, so. Ja, also am Ende muss man aber auch sagen, also Trump sitzt ja am längeren Hebel und das weiß man da nie auch, ne? Dass er da auch angewiesen ist auf ein einigermaßen gutes Verhältnis zu Trump. Der wird ja mit Sachzwängen argumentieren, wie das Reformisten halt immer so machen. Ja, genau. Ne? Und irgendwie meinte Trump auch dann bei Hinterzimmergesprächen, dass Mamdani da auch sich offen gezeigt hätte beim Thema ICE und Abschiebung und Eingriff oder Maßnahmen gegen kriminelle Ausländer, Abschiebung und so. Und man weiß ja auch jetzt nicht genau, was da für Absprachen gab im Hintergrund, wie weit da jetzt auch Mamdani bereit war, Zugeständnisse zu machen. Aber meine Prognose ist, er wird enttäuschen. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, natürlich, natürlich. So mutig. Und ich denke mal, er wollte mit dieser Scharoffensive irgendwie einfach, ja, möglichst viel rausholen für New York da irgendwie, ne, so. Ja, aber das zeigt doch auch das Problem. Du bist halt angewiesen auf die Spielregeln dieser Institution ja. und musst dann verhandeln, Kompromisse machen. Erinnert mich ein bisschen an die Linkspartei, die dann so sagt, so, ja, für so ein bisschen Frauenhäuser muss man dann vielleicht auch mal irgendwelchen Programmen, wo die Bundeswehr mit einbezogen ist, zustimmen, diese Taktiererei, wenn du sich in diese Logik begibst, ne? Und eben nicht Fundamentalopposition zu dieser ganzen Gesamtscheiße bist. So. Und das heißt nicht, ich bin ja kein verrückter Ultralinker oder so, dass man nicht für Reformforderungen kämpfen soll, aber ich finde die Perspektive eines Sachverwalters des bürgerlichen Staates ist einfach falsch und führt zu sowas. Hm. Ne? Ja, und dazu muss man nicht mal korrumpiert werden. Das passiert dann früher oder später meistens auch noch, ne? Dass die irgendwie eingekauft werden, direkt oder indirekt, teilweise offene Korruption, teilweise durch das Milieu, in das man dann integriert wird, so. Aber das ist nicht mal der entscheidende Punkt. Du kannst auch ganz integer sein, irgendwie so. Es ist einfach deine objektive Funktion. Ich glaube, das muss man begreifen, wenn wir über Reformismus reden, ja. Ja, und also ich habe das letztens auch als Machtdemonstration von Trump wahrgenommen. Ich meine auch diese Geste, dass er dann Mamdani erlaubt zu sagen, ja, sag ruhig, ich bin Faschist. Das ist rhetorisch brillant. Es ist komplett brillant. Und am Ende hat Trump da also rhetorisch PR-mäßig auf jeden Fall gewonnen. So, aber okay, wir werden sehen. Da haben wir schon genug dazu geredet. Aber das so viel zu Mamdani. Ich würde nochmal abschließend sagen, was ich auch schon vorhin glaube ich gesagt habe. Man kann da durchaus sich freuen darüber über den Sieg und auch ich sehe da auch durchaus auch Positives. Also man sieht halt, es gibt das Bedürfnis nach linken Alternativen, die auch gewinnen können. Aber am Ende des Tages darf man jetzt im Fall Mamdani sich da keine großen Hoffnungen machen. Er wird enttäuschen, auf jeden Fall. Die Frage ist, was kommt danach? Also was folgt auf dieser Enttäuschung? Ne? Ja. Und ich glaube eben nicht automatisch eine Radikalisierung nach links. Aber man muss natürlich dafür arbeiten. Das wird dann von den kommunistischen Kräften abhängen, was sie daraus machen. Ob sie es dann schaffen, dann aufgrund dieser Enttäuschung dann Menschen anzusprechen, also die enttäuschten Anhänger und eine Alternative anzubieten, die überzeugt, ne? Und Voll. Okay, wo wir gerade bei Trump waren, vielleicht ohne jetzt in die ganzen Details dieses komplexen Themas einzusteigen, aber was ja viel diskutiert wird, ich verfolge das relativ viel, ehrlich gesagt, in so furchtbaren Podcasts wie Ronsheimer oder Welt-TV, gehe ich mir auch mal an, irgendwie, der 28-Punkte-Plan, so fing es nämlich an, über den also möglichen Frieden in der Ukraine. Die USA haben ja mit Russland so einen Plan verhandelt unter irgendwie dubiosen Bedingungen, der relativ nah an russischen Forderungen war, mit 28 Forderungen, so Ideen zu einem Friedensschluss. Darin enthalten waren, glaube ich, so die Reduzierung der ukrainischen Armee. Ich glaube, dass der ganze Donbass, also quasi die gesamte Ostukraine, leergeräumt wird von der ukrainischen Armee und Russland übergeben wird und auch so diverse andere Dinge. Kein NATO-Beitritt, ich meine, das wird sowieso nicht passieren. Und seitdem wird hin und her verhandelt. Es ist relativ offensichtlich, dass die Ukraine in einer sehr schwachen diplomatischen Position ist. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt eigentlich nur noch, also aus dieser schwachen Position heraus über das Letzte, was zu retten ist, verhandelt wird in diesem Ukraine-Konflikt. So. Und da hört man täglich neue Nachrichten irgendwie. Jetzt hat Zelensky öffentlich den NATO-Beitritt verzichtet, war wahrscheinlich sowieso schon klar. Irgendwelche Gebiete werden sie abgeben müssen. Wobei EU-Beitritt ist ja nicht ausgeschlossen, weil ich weiß, ne? EU-Beitritt ist nicht ausgeschlossen. Ja, das ist, da glaube ich sogar irgendwie, das ist ja durchaus auch im Interesse der Amerikaner, ein EU-Beitritt der Ukraine, weil das würde die EU natürlich massiv schwächen, so einen schwachen, verschuldeten, korrupten Staat aufzunehmen. Also ist übrigens wäre auch übrigens, eine schlechte Nachricht für die Arbeiterklasse in der EU, weil noch mehr Geld in die Ukraine fließt. Natürlich die falsche Perspektive, ne? Aber die Europäer spielen sowieso eine interessante Rolle, nämlich fast gar keine mehr. So, also scheint wirklich was zu sein, was Russland und die USA so ein bisschen unter sich ausdealen und die Ukraine ist da so eine Verhandlungsmasse und Europa versucht auch noch was abzukriegen vom Kuchen, ist extrem bellizistisch und kriegsfördernd unterwegs, womit ich nicht sagen will, dass die Amis jetzt vordergründig aus Menschenfreundlichkeit an Frieden interessiert werden, aber die wollen ja vor allem diesen Konflikt loswerden, um den Weg für China frei zu haben, ne? Das ist ja was. Ja, genau. Also das hat nichts mit nichts mit Friedensliebe zu tun. Es geht einfach darum, sich auf den großen Hauptfeind China zu konzentrieren. Das ist was Jörg Kronauer in der sehr guten Serie, in der Kommunistenteil der Rote Faden immer betont, dass es darum geht. Und ich glaube, Trump hat auch Wirtschaftsinteressen an Russland, würde gerne wieder die eher zum Bündnispartner machen, natürlich in Konkurrenz, aber gemeinsam vielleicht die Ukraine ein bisschen ausbeuten, ne? Wirtschaftsdeals und ja, die EU stört auch, sitzt am Katzentisch, ne? So. Das Furchtbare ist, wir reden da gerade ja auch so ein bisschen drüber wie so über so ein Schachbrett, so im Brzezinski-Sinne, aber währenddessen verrecken ja täglich irgendwo irgendwelche armen Schweine. Und wirklich andauernd, die Ukraine hat gerade, glaube ich, jungen Männern erlaubt, auszureisen. Und das wird auf jeden Fall in Anspruch genommen, weil ich weiß, ne? Ja, ich kann leider nicht mehr die Altersquote im Kopf, aber ich glaube, es waren so unter 25-Jährige oder noch jünger, sogar noch jünger, und 25% der jungen Bevölkerung ist einfach ausgereist, so ein paar Wochen nach diesem Malass. So, diese Szenen von Jeeps, auf die Leute wirklich aus der Straße auf dem Pick, also auf so einen Truck geladen werden und an die Front geschickt werden. Ja, teilweise unter Tränen der Partnerin oder Mütter oder so. Ja, ja. Das nimmt zu. Ich finde es immer dermaßen zynisch, wenn über diese ganzen Sachen in diesen Liberalo-Podcast, ne, wo irgendwelche kriegstreibenden Fettsäcke oder was weiß ich, ne, also Berliner Hauptstadtjournalisten da sitzen und darüber reden, ja, da könnte man angreifen, da sieht es so um die Front, die berichten dann wieder über das Wetter, ne? Und das bedeutet natürlich immer Tod und Elend und Zerstörung und alles, was Krieg mit sich bringt für die Arbeiterklasse, natürlich auch für die Russen, ne? Was ich auch krass finde, also es wird ja immer wieder auch kritisiert, dass dieser Friedensplan von Trump oder diese ersten ausgehandelten Eckpunkte eines möglichen Friedensplans, sei ja alles irgendwie Ausverkauf und also an Russland und dann auch interessant, dann werden auch vor allem so im Öffentlich-Rechtlichen dann immer Ukrainer gefragt auf der Straße, also nach ihrer Meinung, so als sei das quasi dann stellvertretend für die Meinung des ukrainischen Volkes. Und da fragen es natürlich immer Leute, die dann immer sagen, ja, nee, das kann man nicht machen, das müssen weiterkämpfen, dürfen sein Land nicht verraten, bis zum Ende müssen weiterkämpfen und so. Und das spiegelt aber überhaupt nicht die Umfragen wider, ja. Also auch da merkst du so einen krasses Ungleichgewicht. Also es gibt Umfragen, die ganz klar zeigen, auch in der Ukraine, dass die Mehrheit der Menschen kriegsmüde ist. Du hast ja auch gerade gesagt, ja, und es zeigt sich auch an den Zahlen einfach, also an der Zahl der Deserteure, der jungen Menschen, jungen Männern, die fliehen, ganze Frontabschnitte brechen zusammen, weil da einfach ja ukrainische Soldaten die Front verlassen. Und auch in Umfragen zeigt sich ganz klar, dass die meisten Ukrainer für Friedensverhandlungen sind, für einen möglichst schnellen möglichst schnelle Beendigung dieses Krieges und auch bereit sind, da Gebietsabtretungen zu akzeptieren, wenn der Krieg einfach endlich aufhört. Und das spiegelt sich überhaupt nicht wieder in solchen Fernsehsendungen. Da siehst du wirklich immer wieder irgendwelche fanatischen Ukrainer, als wäre das die bis zum Ende weiterkämpfen wollen, so kostet es, was es wolle, als sei das sozusagen die Mehrheitsmeinung. Ich finde es doch total heftig. Irgendwie Merz hat wohl Zelensky bei irgendwelchen Gesprächen in den letzten Wochen auf nochmal gesagt, ihr habt ja so ein Rekrutierungsproblem, denen gehen ja die Soldaten aus, so nehmt doch vielleicht nochmal die jungen Männer, die hier in Deutschland zum Beispiel Bürgergeld beziehen, ne? Das ist ja so die große Sorge, zurück. Mhm. Also das ist, also diabolischer geht's gar nicht. Also was sagt er denn damit de facto, ne? So, er sagt irgendwie, schickt doch mal die Leute in den Tod. Also darum geht's wirklich. Ja. Es geht wirklich darum, die Leute in den Tod zu schicken. Und ich bin manchmal auch entsetzt, wie so, wir hatten das tausendmal in tausend Folgen, aber man kann es gar nicht oft genug sagen, wie so aus so einem, also aus so einem Milieu, was sonst total weich ist oder irgendwie sehr empfindlich ist, ne, so schnell getriggert ist, bei den kleinsten Reizbegriffen, die überhaupt kein Problem damit hat, übersetzt zu sagen, riskieren wir den Weltkrieg, schicken wir doch 18-Jährige in den Tod, ist doch irgendwie ein süßer Tod für die Freiheit. Das unterscheidet sich null von irgendwelchen Lanzerparolen, irgendwelcher Großväter, die sie vielleicht mal hatten. Das ist völlig wahnsinnig. Ich frage mich auch immer, das ist auch so ein Phänomen, was ich kognitiv kaum erfassen kann, oder ich frage mich, was bei denen kognitiv los ist, diese Widersprüche auszuhalten. Ich glaube, die sind ideologisch dann wirklich dermaßen verblendet. Und es gibt auch so ein Wishful Thinking gerade, das beschreibt Inga Solti auch manchmal. Ich glaube, dass sich so ein gewisses Spektrum, gerade auch so nicht nur linksliberales, auch rechtsliberales und konservatives, also eigentlich der ganze Mainstream-Journalismus, inklusive der Taz, hat sich, glaube ich, so versteigert in die Idee, dass dort in der Ukraine kein Krieg zwischen imperialistischen Blöcken geführt wird, sondern dass da das Gute gegen das Böse kämpft. Und wie bei Harry Potter, es darf ja nicht Lord Voldemort gewinnen. Und ich meine, die Lage sieht jetzt so aus, dass Russland aus der Sache besser hervorgeht, wahrscheinlich. Ja, also nicht unbeschadet, aber besser hervorgeht. Zumindest gewinnt der Westen Europa jetzt, ne? Obwohl man ja auch sagen muss, also die ursprünglichen Kriegsziele Russlands wurden ja auch nicht erreicht. Also ursprünglich natürlich nicht, aber was ich sagen wollte gerade, der Punkt, den ich gerade machen wollte, war, diese Idee, dass die heldenhafte Ukraine die Demokratie gewinnt und der Russe besiegt wird und so weiter, das ist einfach, bar jeder objektiven Tatsache. Und man merkt, dass sie das nicht begriffen kriegen. Und das ist wahnsinnig. Das erinnert mich dann manchmal so ein bisschen an, weiß ich nicht, den Führer 45 im Bunker, der noch irgendwelche Geisterarmeen verschiebt. Weißt du, so diese Mentalität irgendwie. Wir müssen doch gewinnen. Es hat doch die Vorsehung bestimmt. Und klar hat Russland auch seine Kriegsziele nicht erreicht, aber das war jetzt gerade nicht der Punkt. Aber klar, am Ende ist es klar jetzt, also die Ukraine hat keine realistischen Chancen, da diesen Krieg zu gewinnen. Und also ich verstehe es manchmal auch nicht, und das wollte ich eigentlich auch fragen, wie du das erklärst eigentlich, warum die europäischen Staaten da so krass, also auch die EU, immer noch so krass an dieser Fortsetzung des Krieges, also darauf drängen, diesen Krieg weiter zu verlängern, also wo das Interesse ist. Ist mir auch nicht ganz klar. Ich glaube, es ist vielleicht auch so ein bisschen dieser Sunk-Cost-Effekt, aber damit meine ich, dass man irgendwie, die haben ja unglaublich viel Geld in Form von Waffen, ne, investiert, und es geht da ja auch um Rohstoffe und Absatzmärkte, und ich glaube, die versuchen auch ein Stück weit ihr Investment zu retten, so gut es geht. Sieht nicht sehr gut aus, ne, weil so wie es aussieht, Trump macht ja eine sehr transaktionale Außenpolitik. Gibt es da halt eher so Vorstellungen von, wir machen so Knebelverträge für die Ukraine mit irgend so einem Marionettenregime und arrangieren uns mit den Russen, ne, beuten gemeinsam Bodenschütze aus. Ich meine, dieser 28-Punkte-Plan hat sogar diese verrückte Idee, dieses eingefrorene Vermögen, was in Belgien irgendwie liegt, der Russen. Da ist so ein Punkt, haben die Amis anscheinend reinverhandelt, dass die Amis das zu 50% bekommen. Das Geld, das hatte nie was mit den USA zu tun, ne? Also die sehen das wirklich als so ein Reservoir und die Europäer, ja. Die Europäer sind, versuchen, glaube ich, so ein bisschen ihr Investment zu retten. Ich habe daneben aber auch den Eindruck, dass es wirklich auch noch eine sehr verrückte, irrationale, ideologische Komponente gibt. So, wenn man so diese verrückten Podcasts oder Artikel in der Taz oder so liest, man wirklich, dass die wirklich, der Endsieg muss jetzt kommen oder so. Also hier kämpft doch die liberale Demokratie. Wir können doch nicht verlieren. Das geht doch einfach nicht. So. Ja, am Ende, es ist, glaube ich, aber natürlich auch, es wäre natürlich auch ein massiver politischer Gesichtsverlust für die. Ja. Also eine Niederlage der Ukraine, das natürlich das für, also vor allem auch für diese Vertreter, für diese Kriegstreiber, die also auch völlig realitätsfremd die ganze Zeit behaupten, ja, Russland steht vor dem Zusammenbruch und früher ganz Russland, ne? Das heißt ja immer einerseits, der Russe erobert morgen ganz Europa, der steht morgen hier in Hamburg oder Düsseldorf oder was, ne? Vor unseren Haustüren und was weiß ich, ne? Oder andererseits, ja, die Russen kommen kein bisschen voran, die sind schwach, ständig verlieren sie und so. Also die können sich ja immer nicht entscheiden, ne? Also es gab ja von Fabian Lerbe auch die These, ich weiß nicht, ich glaube, die Folge ist auch noch nicht so alt. Ich habe jetzt so oft Fabian Lerbe dieser Folge zitiert, ne? Aber ja, ich musste gerade so dran denken. Ich kann übrigens die letzte Folge sehr, die seine Jubiläumsfolge sehr, sehr empfehlen. Nur mal so nebenbei, wo er so ein paar persönliche Anekdoten auspackt. Ein paar kannte ich natürlich auch schon. Ja, ich habe sogar geschafft, übrigens auch zu erraten, welche der Anekdoten stimmen und welche nicht. Na gut, einige hat er uns aber auch schon einfach mal erzählt. So. Ja, klar, wir hatten auch ein bisschen Vorteil, ne? Ich will auch nicht zu hoch prallen, das war ein bisschen unfair. Gut, aber zurück zur Ukraine, ja. Was ist Fabian? Ja, genau. Ja, aber er hat zum Beispiel die These aufgestellt, dass also ein Kalkül könnte auch sein, quasi so lange, wie es geht, Russland, also diesen Krieg weiterzuführen, Russland militärisch zu schwächen, weil man davon ausgeht, in Zukunft weitere Kriege mit Russland zu führen, ne? Solche Erwägungen mögen auch eine Rolle spielen. Ich bin jetzt auch ein geostrategischer Militärexperte oder so, aber ich glaube, man bindet Russland natürlich, stimmt. Und natürlich ist Russland auch noch direkter als jetzt für die USA. So in Osteuropa, im Balkan auch ein direkter Konkurrent, ne? Also ökonomisch und politisch. Also der Einfluss dort, auch in der Ukraine, ist es ja nochmal viel, viel direkter, die Konkurrenz, als jetzt mit den USA. Vielleicht noch kleine Randnotiz. Ich finde ganz interessant, wie jetzt das, was jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, eigentlich weiß, nämlich dass auch das Zelensky-Regime, wie alle ukrainischen Regime und so fort, unglaublich korrupt ist. Ne? Dass da jetzt so eine Erkenntnis nach der nächsten kommt, Skandale, Korruptionsskandale, und die scheinen wohl auch gezielt von den USA, also der Trump-Regierung, die Zelensky loswerden wollen, gestreut zu werden. Also der ist angezählt, der Mann. Ne? Und ich finde es immer so lächerlich, wenn man dann, also dieses komische Bild von der Ukraine, der westlichen Bürger, also quasi westlichen bürgerlichen Demokratie versus der Autokratie Russlands, das sind ja zwei Regime, wo man beidseits von korrupten oligarchen Regimen sprechen kann, ne? Also das ist ja was verrückter, als wenn da irgendwie eine offenere Gesellschaft gegen eine also nach so bürgerlichen Maßstäben gegen eine besonders autoritäre kämpfen würde. Das ist ja komplett lächerlich. Und ich frage mich, wenn das Ganze vorbei ist, wie das so ideologisch verpackt wird. Also man hat jetzt so lange erzählt, die Ukraine muss gewinnen. Ja, wenn sie denn jetzt nicht gewinnt und das quasi so ein Failed State ist, wie wird eigentlich über dieses Land gesprochen? Da bin ich mal sehr gespannt. Wie erklären die das? Auch die ganzen Milliarden, die dort verschwendet wurden, ne? Ja. Naja. Ja, und ich bin sicher, da kommt auch noch sehr viel raus. Also was jetzt an Korruptionsskandalen jetzt irgendwie öffentlich geworden ist, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Also was da jetzt an Geldern versickert ist. Ja, übrigens die Waffen, hat hier Jörg Kronauer auch erzählt, am roten Faden. Ich meine, jede Waffe findet ihren Krieg, ist ja so ein alter Spruch aus der Friedensbewegung. Da wurden natürlich auch Waffen verscherbelt und es wurden wohl in Mali, in Afrika schon deutsche Waffen, also die für die Ukraine bestimmt waren, wo sie auch nicht besser aufgehoben werden, ne, aber gefunden. Also ich meine, ich weiß nicht, bei euch wahrscheinlich auch, aber hier in Hamburg, da findet man heute noch immer Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Also die Narben des Krieges, ne, sind quasi jetzt über 80 Jahre später noch da und gefährlich so, ne. Und das ist ein Land, das ist teilweise vermint, abgesehen von den vernarbten, um ein bisschen pathetisch zu sagen, Seelen, ne, und den Schäden, den ganzen Traumatisierten so. Also das ist ja alles Krieg so. Die haben das Land kaputt gemacht. Die haben das Land derart kaputt gemacht. Also es ist furchtbar. So. Ja, man kann nur hoffen am Ende, also ohne sich da jetzt Illusionen zu machen in irgendeine Seite, weder Trump noch Putin, aber man kann nur hoffen, dass der Krieg eigentlich möglichst schnell vorbei ist und das ist auch die einzige Hoffnung, die ich damit verbinde, dass die Menschen dort ein bisschen Ruhe finden. Leider gibt es gerade dort jetzt keine starke, auch nicht in Russland, Arbeiterbewegung oder kommunistische Kraft, die sagt, Gewehre umdrehen und gegen die Herrschenden richten. Das wäre ja so die klassisch kommunistische Antwort. Bleibt immer noch wichtig. Ja, und in all dieser Situation steigende Kriegsgefahr wurde die Wehrpflicht wieder eingeführt. Will ich gar nicht so ausführlich drüber reden. Es gab ja Aktionen gegen die Wehrpflicht. Also noch wurde sie ja nicht eingeführt, aber ich glaube jetzt erstmal. Nein, noch nicht, aber es wird, ne? Es kommt. Ja. Also jetzt erstmal diese Musterung, ne? Und dann werden dann zu wenig Freiwillige sich melden, dann soll es ja dann, ja genau. Die freiwillige Wehrpflicht wird eingeführt, genau. In Anführungsstrichen, klar. Auch das muss man natürlich also kritisch reflektieren, den Begriff. Ja. Ich bin ja noch gemustert worden, also in der letzten Generation, jetzt kommen die ersten dazu. Und wie war das eigentlich? Also ich habe es nicht mehr mitbekommen. Ja, scheiße. Also ich glaube, dass es in der Generation meines Vaters noch viel schlimmer war. Es gibt ja so ein altes Franz Josef Degenhardt-Lied, also ein linker Lieder, kommunistischer Liedermacher, Befragung eines Kriegsdienstverweigerers, kann ich mal sehr empfehlen. Da heißt es so sinngemäß, da wird so eine, früher gab es so eine Gewissensprüfung, wirklich vor so einem Komitee. Das wird in diesem Lied auch ein bisschen verballhornt. Und mein Vater wurde auch noch gefragt, was machen Sie denn, wenn der Russe Ihnen mit dem Gewehr entgegenkommt? So, und Ihre Freundin vergewaltigen will. Also wird da quasi geprüft, ob du Pazifist bist, so, ne? Und es war wohl relativ hart zu verweigern. Und das war dann ja Jahrzehnte später vorbei. Bei mir war das Ganze am Auslaufen. Damals haben die gesagt, wir wollen eher eine Berufsarmee, so. Aber na gut, man kriegt eine sehr in die Intimsphäre gehende Untersuchung. Das ist schon demütigend, wenn man da irgendwie in Unterhose Kniebeugen machen muss und dann im Schrittbereich gefasst wird, ne? Und man wird halt gemustert. Also so war's, ne? Also man wird geguckt, ob man als Menschenmaterial denn geeignet ist. Und man hat damals T1 bis T5 oder so bekommen, also wird eingestuft auf seine Kriegstauglichkeit. So, das ist der Zweck. Ich habe verweigert Zivildienst gemacht, so. Aber ich glaube, und ich habe neulich meine alte Verweigerung mal bei meiner Mutter rausgeholt. So hatte ich plötzlich so das Gefühl, ich könnte sie noch mal brauchen, das Dokument. Wobei ich ja auch weiß, im Kriegsfall scheißen die Bürgerlichen auf ihre eigene Verfassung und sagen, sie müssen doch an die Front. Also genau, du hast recht, also im Ernstfall scheißt dieser Staat natürlich auch auf das Recht auf Kriegsdienstverweigerung oder irgendwelche Gewissensgründe. Was ich krass finde, meine Mutter, die hat vor kurzem mich irgendwie angerufen und war irgendwie voll panisch. Ich glaube, das war auch, weil es gab so einen Alarm, so einen Testalarm, kennst du ja auch, ne? Ja, ja. Katastrophentestalarm und so. Und es ging auch darum, also ich habe auch die polnische Staatsbürgerschaft und auch in Polen gibt es so Diskussionen darüber, Wehrpflicht wieder einzuführen und so. Und es ist jetzt nicht so, dass ich da, glaube ich, direkt betroffen bin, aber auch die ganzen Debatten hier in Deutschland, der Ukraine-Krieg und allgemein die ganze steigende Kriegsgefahr, die hat irgendwie auch bei meiner Mutter voll die Panik ausgelöst. Ja, ist ja auch richtig, da hat sie auch recht. Also so. Ja, hat sie auch und das war krass. Also ich meine, diese Gefahr ist natürlich real, aber irgendwie schafft man es ja immer wieder, so sich dann trotzdem, also ich zumindest manchmal dann mich davon so zu distanzieren. Es ist ja auch eine menschliche Fähigkeit, das zu machen dann, ne? Genau. Ich empfehle übrigens. Aber dann, als meine Mutter mich angerufen hat dann morgens, also wirklich, die war dann auch am Weinen und so, und dann hat sie mich halt panisch gefragt, ob ich meinem Bruder, ob da die Gefahr, also wie groß die Gefahr ist, dass wir da irgendwie eingezogen werden und so. Mhm. Oder auch Kriegsgefahr, sie hat auch wirklich konkret gefragt, wo wir dann fliehen würden und so. Und das, das hat mich schon irgendwie selber auch voll schockiert. Ja. Jetzt auch mit der Wehrpflicht, okay, oder mit der Musterung, das würde mich jetzt nicht betreffen, direkt erstmal, aber auch das ist ja ein krasser Schritt, also jetzt für die Jüngeren auf jeden Fall, aber überhaupt jetzt, also dass es jetzt auch wirklich ernst wird und dass es jetzt nicht nur abstrakt ist, sondern wirklich jetzt ganz konkret, dieser Staat fängt jetzt an, wirklich junge Menschen, junge Männer, das so zu zwingen, für ihn zu sterben und zu kämpfen, ne? Ja, und ich meine, wir haben gesehen, auch in der Ukraine, wie schnell das gehen kann, ne? Also, dass das dann also daraus Realität wird, ne? Und trotzdem würde ich jedem empfehlen, verweigert, ne? Es gibt Beratungsstellen, ich glaube, die DGFVK hat auch Beratungsstellen, also verweigert den Kriegsdienst einer Waffe. Das ist immerhin noch ein Grundrecht in der Verfassung und es gibt ja noch ein bisschen Rechtsstaatlichkeit. Es hat auf jeden Fall einen Vorteil, wenn ihr das macht. so ultimativer Aufruf, das wirklich zu machen. Informiert euch, vielleicht sollten wir es auch verlinken. Ja, lasst es mal machen. Und beteiligt euch an allen Aktionen gegen die Wehrpflicht. Ich habe ja ein bisschen die Hoffnung, dass das ein Thema sein könnte, weil es wirklich in die Masse der Bevölkerung geht. Also über den Wunsch, nicht im Krieg zu sterben, Leute auch politisiert werden können. Also klar, einige wollen auch nur ihren Arsch retten, ne? Kann man niemandem, ich meine, das ist auch legitim, kann man niemandem übel nehmen. So, aber ich glaube, dass da manchen auch Leuten mal klar wird, was ist dieser Staat, was will der eigentlich von dir, ne? Also ist das wirklich irgendwie sowas wie ein Süßwarenladen für dich, wenn du dich ordentlich beteiligst, was mal erzählt wird, dann fällt für dich auch was ab? Oder ist das was ganz anderes hier, diese Veranstaltung? Ne? So, und da wird es eigentlich ziemlich deutlich, was das für eine Veranstaltung ist in diesem Laden, wie der GSP. Ich wollte schon gerade sagen, ich habe gerade schon. Ich dachte, ich war da, wann ich war, über ich war, ich zu den Berliner Schwägern. Den Freunden. Ja. Einfach scheiß Gegenstandpunkt Vokabular, ja, hat sich einge. Einfach random mal reden, steigen uns aber ein bisschen rein, ne? Ich habe neulich auch, so wie so ein richtig. Aber es reicht langsam, wir müssen auch nicht mal wieder in jeder Folge immer. Ist wieder so ein furchtbares Demokratiebuch von wer ist denn der Guru von den Karl Hild? Unglaublich schlecht, aber gut. Anderes Thema. Aber es ist ja trotzdem erfreulich zu sehen, es gab ja jetzt Schulstreiks vor kurzem gegen die Wehrpflicht und auch Proteste. Es war ein Anfang, ne? Nicht schlecht, ja. Wo ja wirklich schon viele junge Menschen daran teilgenommen haben und ich habe auch die Hoffnung, dass das der Beginn sein könnte von einer größeren antimilitaristischen Friedensbewegung. Und ja, es ist, glaube ich, auch ein Thema, was wirklich das Potenzial hat, da viele zu politisieren, vor allem viele junge Menschen, die dann ganz direkt betroffen sind. Ich meine, es gibt auch Umfragen, die zeigen auch klar, dass eine große Mehrheit der Jugendlichen und oder auch 18-Jährigen da keinen Bock drauf hat, so auf Wehrpflicht. Und ja, genau, man kann nur hoffen, dass es weitergeht mit dem Widerstand und den Protesten und dass vor allem auch linke und kommunistische Kräfte da federführend sind. Und ich wollte nochmal die Folge empfehlen, ein Sturm zieht auf, wie können wir den Krieg verhindern? Das ist ein Interview, was ich mit Vincent vom Lower Class Magazin geführt habe. Sehr, sehr hörenswert, auch sehr entspannt geführt, finde ich. Kann man sich gut anhören, so klassische Podcast-Atmosphäre, aber trotzdem sehr faktenreich. Das Lower Class Magazin hat so eine Broschüre geschrieben. Ganz interessant, ein paar Punkte kann man auch streiten, auf jeden Fall so, aber sie informieren sehr gut über die Militarisierung, was das konkret bedeutet. Also ein bisschen zu so Gesetzen, ne? Dass Leute, die irgendwelche bestimmte Berufe haben, plötzlich im Kriegsfall ihre Tätigkeit ändern müssen, ne? Also was heißt so, also wirklich, wie weit das geht, die Militarisierung, dass es nicht nur Aufrüstung, das ja schlimm genug im Krieg bedeutet, sondern wirklich in alle möglichen Privatsphären reingeht, total erschreckend. Und die haben auch versuchen auch so dazu beizutragen, dass es so eine neue Antikriegsbewegung gibt, wäre nötig, ne? Und hört mal rein. Genau. Ja. Ja, ich meine, Kriegsgefahr hier, aber eigentlich global, ne? So bescheuert das klingt. Hast du das mit Venezuela mitbekommen? Ja, natürlich. Also schwer, glaube ich, das nicht mitzubekommen. Ich meine, die Trump-Regierung bedroht ja Venezuela, ne? Ein geopolitischer Konkurrent, der in einem gegnerischen Lager ist aus der Sicht des Westens. Vielleicht ein bisschen Kontext zu Venezuela, das war ja vor 20, 30 Jahren mal für viele Linke so ein krasser Hoffnungsträger. So. Hat auch, also nicht von Anfang an, da war ich zu klein, aber später auch in meiner Sozialisierung eine Rolle gespielt. Ne? Hugo Chavez war ja mal so ein sich selbst als Marxist bezeichnender Präsident, der auch Verstaatlichungen vorgenommen hat, Sozialprogramme zeitweise damit kokettiert hat, dass er also von Revolutionen gesprochen hat und auch wirklich fortschrittlich unterwegs war, mit Kuba verbündet und mal im roten Hemd unterwegs gewesen ist. Also auch viel für die Armen getan hat. Viel für die Armen getan hat. Also mit Armutsbekämpfungsprogrammen. Zeitweise dachte man, das ist so ein neuer Castro, er muss jetzt nur noch den entscheidenden Schritt gehen und brechen mit der Bourgeoisie. Das hat er nie getan. Die Ideologie war auch sehr widersprüchlich von Anfang an. Am Anfang war er aber auch verbündet mit der Kommunistischen Partei, ne? Also war Teil der Regierung, weiß ich nicht direkt, aber auf jeden Fall ein Bündnispartner. Aber da waren Unklarheiten von Anfang an angelegt da drin. Das war also nie eine sozialistische Revolution, auch wenn Chavez das teilweise selber behauptet hat. So. für uns vielleicht am wichtigsten, dass es auch ein enger Bündnispartner Kubas war, vor allem ökonomisch, ne? Das war zeitweise wichtig, Öllieferungen, spielt auch jetzt gerade eine Rolle. Chavez ist ja später an Krebs gestorben, da war schon so ein bisschen Krise auch ökonomisch, aber nicht deswegen, aber so parallel, ne? Dann sein Nachfolger Maduro steht eigentlich für eine Zeit, wo dieses, das heißt die bolivarische Revolution nennt sich das, immer weiter degeneriert. Generell eine Zeit, wo Lateinamerika die ganzen Linksregierungen auch verfallen, teilweise auch enttäuschend, ne, ihre reformistischen Versprechen nicht einhalten, aber Venezuela ist ein besonders krasser Fall und für Leute, die das verfolgt haben, so historisch, gab eine Zeit, da habe ich jeden Tag Venezuela gegoogelt, weiß ich noch, ne, so, was da passiert. Also als Chavez noch gelebt hat, oder auch die Zeit, so die Jahre danach, als ich mich politisiert habe, war Venezuela für mich auch auf jeden Fall sehr interessant. Also ich habe das nicht mehr so stark, also die Anfänge waren jetzt nicht so prägend für mich wie für dich, aber für mich war es auch immer ein wichtiger Bezugspunkt so von linker Politik. Und absolut, und man hatte, ich weiß noch, ich habe dann immer jährlich gedacht so, ja okay, wird schlechter, aber das haben sie noch und dann, das haben sie auch nicht mehr. Und irgendwann ging es wirklich so weit, dass es sogar Repressionen gegen die kommunistische Partei gab, dass auch alte Projekte von Verstaatlichung wieder privatisiert wurden, eigentlich jeder fortschrittliche, nicht jeder, aber fast jeder fortschrittliche Anstrich gestrichen wurde. Es gibt, ich will nicht sagen, dass Venezuela jetzt jetzt gar keine Unterschiede macht. Es gibt da noch so eine Art Sozialstaat. Das ist aber nichts mehr, was man als Kommunist verteidigen könnte. Was klar ist, ist, dass wahrscheinlich ein Fall der Maduro-Regierung für die Leute noch viel, viel schlimmer wäre, weil dann wieder irgend so ein armeetreuer, wahrscheinlich rechtsradikaler Vasall herrscht, ne, die vorher Venezuela geknechtet haben. Also die kehren dann zurück. Wobei ich jetzt nicht sagen will, deswegen soll man das Maduro-Regime verteidigen, ne? Ist jetzt nicht mein Take. So, ne? Aber muss man schon klar haben. Und ja, also man kann und muss auf jeden Fall Kritik haben an der Maduro-Regierung. Absolut. Aber gleichzeitig ist auch klar, dass eine Invasion durch die USA und ein Regime-Change. Da wären wir ja auch dagegen, selbst wenn es ein islamistisches Regime wäre oder ein rechtes, ja, natürlich. Das ist ja klar. Also. Es ist völlig klar, dass das nicht im Interesse der venezolanischen Bevölkerung passiert, sondern im Interesse von einigen wenigen reichen amerikanischen Konzernen. Auch sehr interessant übrigens das Thema mit der Friedensnobelpreisträgerin, aber kommen wir vielleicht nochmal gleich zu. Ja, ja, ja. Aus Venezuela. Was jetzt jüngst passiert ist, also Trump macht Drohgebärden, mein Eindruck ist, man versucht zu provozieren, ne? Man will Venezuela in einen Krieg treiben. Mir ist nicht so ganz klar, da fehlt mir die Kenntnis. Sollten wir vielleicht mal auch jemanden einladen zu dem Thema, dachte ich gerade, jetzt meinshaft, ne? Wäre wirklich sehr interessant. Wie sehr man es jetzt, die USA es jetzt wirklich auf eine direkte militärische Konfrontation anlegen, bin ich mir nicht so ganz sicher. Zumindest will Trump definitiv ein Regime-Change dort, ne, gegen eine US-Regierung. Da sind ja auch enorme Ölreserven in Venezuela. Und ja, ich finde es auch da übrigens so spannend. Also natürlich wird Maduro dargestellt als Drogenbaron. Was wirklich Quatsch ist. Gleichzeitig, also es gab jetzt auch einen sehr neuen Post von Trump auf, ich glaube, Truth Social oder so. Ja. Da hat Trump einfach auch ganz offen gesagt, dass es auch ums Öl geht. Ja, ja, klar. Dass, ja. Dass quasi es gestohlen wurde, aber eigentlich die USA ein Anrecht drauf hätten. Und auch da macht er, nimmt auch kein Blatt vom Mund. Ich meine, mit gestohlen, muss man sagen, zu Hugo Chavez' größten Leistung gehört es, dass er die Ölkonzerne Venezuelas, die der Bourgeoisie und auch amerikanischen Konzernen gehörte, verstaatlicht hat und davon Sozialprogramme für die Ärmsten finanziert hat. Übrigens teilweise auch so Projekte, wo in die Favelas, in die armen Viertel, kubanische Augenärzte oder Lehrer gingen. Ne? Also das wurde davon finanziert. Und also diesen Prozess möchte Trump rückgängig machen, könnte man sagen. So, ne? Ich meine, die haben auch selber schon, was die Sozialprogramme angeht, viel gekürzt, aber das sind schon die größeren Zusammenhänge da drin. Und wenn Trump sagt, es wurde gestohlen, dann sagt er eigentlich irgendwie, ja, das Öl, was irgendwo gefunden wird, gehört den Amerikanern, das gehört nicht dem venezolanischen Volk. Also das ist ganz eiskalte imperiale Politik. Übrigens, nur Nebenbemerkung, neulich habe ich mal, ich glaube, es war irgendwie ZDF oder so, so eine Nachricht gehört, China kontrolliert, also es ist so eine ganz komische Formulierung, China sitzt und kontrolliert ganz viel seltene Erden, so, die haben die Kontrolle darüber. Und ich dachte, was die einfach sagen, die Bodenschätze sind in China. So dieser westliche Blick, die Bodenschätze, die gehören eigentlich uns. Und das ist eine Frechheit, wenn irgendeine Regierung sagt, nee, die gehören nicht euch. So, ne? Also, deswegen so einen heftigen Blick auf die Welt. Also kolonialer geht's nicht, ne? Ja. So, aber okay. Naja, also ich meine, Südamerika Hinterhof. Wurde ja für den US-Imperialismus galt ja schon immer so als der Hinterhof, genau. Und das war auch nicht vergessen, also Venezuela hat ja wirklich die größten, ich meine sogar wirklich die größten Erdölvorkommen auf der Welt, ne? Also es geht ja wirklich um extreme ökonomische Interessen, auch geopolitische Interessen natürlich, so Venezuela, hast du ja auch schon gesagt, außenpolitisch. Genau, China verbündet, Kuba. Aber kurz noch off-topic, oder nicht ganz off-topic, aber hast du eigentlich mitbekommen, diese komischen Aufnahmen von Maduro, diese auf diesen öffentlichen Antikriegskundgebung, wo er irgendwie so komische Auftritte hatte, wo er so am Tanzen war, so Technomusik und so. Ja, ein bisschen cool ist er ja schon. Also was das angeht, natürlich nicht wirklich, ne? Aber habe ich gesehen. Also ich fand's ein bisschen verrückt, aber der ist auch ein bisschen verrückt. Ich glaube, der ist echt ein bisschen verrückt, aber ja, ich fand's auf jeden Fall komplett witzig. Das ist ja Busfahrer, ne? Okay. Ist zwar sehr ernstes Thema, aber ich musste wirklich sehr viel lachen. Was jetzt jedenfalls geschehen ist, wo man gerade ernst sagt, ist, es wurde ein venezolanischer Öltanker, also man kann sagen, eigentlich in Piratenmanier überfallen und beschlagnahmte Amerikaner. Das ist selbst für die Ami-Politik ungewöhnlich so. Ja, und es wurden doch auch schon voll viele Boote auch abgeschossen, wo auch nicht klar ist, also von den Amerikanern vor der Küste Venezuelas, wo auch nicht klar ist, ob das wirklich, wie offiziell verlautbart wird, Drogenschmuggler waren oder nicht einfach nur Fischerboote, ne? Übrigens auch mit Kriegsverbrechen, so wie es aussieht, wo wirklich einfach unbemannte Leute, die fliehen wollten, auf die nochmal geballert wurde, so. Also das ist wohl, ist richtig heftig, also richtig heftig kriminell. Nicht, dass das jetzt irgendwie was Neues wäre, so, aber schon krass, wie schamlos das betrieben wird. Übrigens, dieser Öltanker war unterwegs nach Kuba, ne? Die Versorgungssituation dort ist ja ganz, ganz schlimm. Und also es trifft auch Kuba indirekt. Ich glaube, das ist nicht der Grund, aber das ist so ein netter Nebeneffekt, den man mitnimmt. Und das hat mehr eine Auswirkung. Ist ein bisschen die Frage, ob wie China sich positioniert, so. Kronauer, den ich häufig heute, also ich habe den roten Faden gehört, merkt man, den ich häufig zitiere, meinte, naja, das hätten sich die Amis jetzt nicht mit einem chinesischen Tanker getraut. Wahrscheinlich auch nicht mit einem russischen, so, sondern es zeigt auch eine gewisse Schwäche Venezuelas, ne? Und man muss auch sagen, der Verfall, die Degeneration, will jetzt nicht sagen, das ist jetzt nur wegen imperialen Druck, aber Venezuela ist auch so ein Land, was wirklich geknechtet wurde und mit tausend Sanktionen belegt und klar, man darf nicht vergessen. Der Entwicklungsweg, also auch den Sozialstaat da zu finanzieren, der wurde auch wirklich torpediert durch den Westen, also von die Amis, ja. Ja, genau, also so sehr man da natürlich auch die Maduro-Regierung oder auch die Chavez-Regierung vorher kritisieren muss für manche Entscheidungen, auch diese starke Abhängigkeit vom Erdöl und dann aufgrund der Senkung der Erdölpreise, was ja dann auch zu Problemen geführt hat bei den Staatseinnahmen, aber klar, der ganze Wirtschaftskrieg gegen Venezuela, der hat natürlich auch massive Folgen für die absolut für das Leben der Menschen und für die Wirtschaft, wie auf Kuba halt auch. Und es geht am Ende halt ja auch um eine wirtschaftliche Erdrosselung des Landes. Ja, das ist auch immer so, finde ich, manchmal sogar bei Linkspartei habe ich schon gehört, wenn so Sanktionen gefordert werden gegen ein Regime, heißt das immer, dass irgendein normaler Mensch nichts zu fressen bekommt, vielleicht keinen Strom hat, ne? Also das ist auch ein furchtbarer Feldherrnblick, der manchmal, sogar bei Linken habe ich das schon gehört, könnte man Russland, die Sanktionen gegen Russland sind doch richtig, ne? Das heißt, dass irgendwelche armen Russen da im Winter keine Heizung haben, also jetzt gerade nicht mehr, ne? Aber früher wird es immer gefordert. Also ich finde das einen ganz merkwürdigen Blick auf Politik. Ja, gut, haben wir das erwähnt. Ja, und eine Sache zu der Friedensnobelpreisträgerin, was ja, also aus Venezuela, die ja jetzt diesen Preis bekommen hat, Machado heißt sie ja, ne? Maria Corina Machado. Oder Machado, ich kann es richtig aussprechen. Das ist ja auch alles, glaube ich, eingebettet. Ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich und auch sehr billig, wie ich finde. So eingebettet in so eine PR-Strategie, um so einen Regime Change vorzubereiten, auch ideologisch, ne? Indem sie halt so gefeiert wird als die Heilsbringerin, ne? Liberale Oppositionelle, die sich da auflehnt, die arme Demokratin, die da unterdrückt wird und so. Und wenn man sich mal ein bisschen genauer mit ihr beschäftigt und auch mit ihrer Biografie, ihrem Hintergrund, doch ziemlich klar, dass sie, also erstens ist sie ein großer Trump-Fan. Ja. Und fordert immer wieder ganz offen auch eine Invasion der USA. Sie hat, glaube ich, letztens sogar erst gesagt, dass eine Invasion der USA ein Akt der Liebe wäre. Also komplett crazy. Mhm. Sie kommt aus einer Bonzenfamilie, aus einer industriellen Familie. Der Vater war Stahlunternehmer und eines seiner Unternehmen wurde sogar auch verstaatlicht so unter Chavez. Also da gibt's natürlich sozusagen ein direktes Interesse, das rückgängig zu machen. Und sie selber ist einfach eine krasse neoliberale Rechte. Also sie ist auch vernetzt mit rechtsradikalen Parteien in Europa, naja, mit der Vox-Partei zum Beispiel in Spanien. Extrem neoliberal. Margaret Thatcher gilt so als das große Vorbild von ihr. Wirtschaftlich, also und wahrscheinlich wirtschaftlich. Politisch wahrscheinlich eher Pinochet, keine Ahnung. Ja. Aber ist ja auch so. Sie hat sich auch beteiligt übrigens auch an dem Putsch gegen Chavez damals, V2 war das, glaube ich. Mhm. Und auch in den letzten Jahren war sie immer wieder beteiligt an Putschversuchen, das war doch die es auch gab. Mit Evo Morales. Unter Guaido. Mit Evo Morales in Bolivien gab es ja auch einen Putschversuch von so einer ganz rechtsradikalen, oder nicht Evo Morales, der Nachfolger. Ja, aber sorry, hab dich unterbrochen. Ja. Also sie ist auf jeden Fall ganz klar, also wird auch von den USA unterstützt und so, ist eine rechte Neoliberale. Und selbst nach bürgerlichen Maßstäben, ja, sie hat sich ja beteiligt an, also auch damals bei Chavez an einem Putschversuch gegen einen demokratisch gewählten Präsidenten. Selbst nach liberalen Maßstäben ist sie auf jeden Fall keine lupenreine Demokratin. Und ja, es ist völlig klar, hier geht es auch darum, wieder auch ideologisch einen Regime Change im Interesse des US-Imperialismus und von westlichen Konzernen, Eliten, vorzubereiten. Mhm. Und ich finde es aber irgendwie auch in dem Fall so billig, so, keine Ahnung, also es ist wirklich wie nach Drehbuch einfach alles, ne? Mhm. Ja. Total verrückt. Ich habe gerade gedacht, wenn man dieses Biertelefonat hört, habe übrigens gesagt, dass es ein Biertelefonat ist. Ein einziges Mal erwähnt in dieser Folge. Ich meine, im Vorspann wahrscheinlich, ne? Aber gut, es ist ein Biertelefonat. Können sich jetzt der ein oder andere... Ohne Bier, wie so oft. Wie so, ja, wir sind... Ich trinke nur Wasser und Tee. Sind ja gesund geworden. Vielleicht habe ich das Silvester nicht so gemacht. Also, wir sind langweilig geworden. Ja. Es fehlt vielleicht so ein bisschen der rote Faden, aber dafür gibt es ja diese Serie der rote Faden. Und das ist ein entspanntes Gespräch durch die Themen. Ja, genau. Abschließend würde ich gerne noch was erwähnen. Das betrifft einen Genossen, den wir mal in Berlin besucht haben. Ich glaube, vor 2 Jahren mittlerweile ist es schon her. Viktor Grossmann. Viktor Grossmann ist gestorben. Ich glaube, Anfang, Mitte Dezember schon. Rest in Power, ich würde einfach... Vor mir auch, Rest in Power, ja. Ja, war ein sehr krasser Typ, sie haben ihn nochmal getroffen. Unglaubliche Lebensgeschichte, es war ein Kommunist, der in New York aufgewachsen ist, ich glaube in New York der 40er Jahre, glaube ich, hauptsächlich hat er sich auch so schon politisiert, mit der damals sehr starken Arbeiterbewegung, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland war und auch in Österreich, der war Kommunist, und dann eine spektakuläre Flucht als GI in die DDR gemacht hat. Absoluter Exot, hatte auch einen brighten amerikanischen Akzent und hat in der DDR eigentlich Karriere gemacht und hat eine unglaubliche Lebensgeschichte, die spannend nachzuhören ist, ein unglaublicher Zeitzeuge, war 97 Jahre alt, wir haben ihn, wie gesagt, besucht und seine Lebensgeschichte dokumentiert, hat aber auch rege teilgenommen an aktuellen Debatten bis zum Schluss, also sehr informiert, unglaublich heller Kopf bis zum Schluss, also kannte das die letzten Monate nicht mehr, aber als wir ihn besucht haben, absolut klar. Ja, also ich bin absolut überwältigt gewesen, wie klar dieser Mann noch im Kopf war, wie fit er war, wie nahe auch am Puls der Zeit war immer noch und sich auch immer wieder zu tagesaktuellen politischen Entwicklungen geäußert hat. Und es war echt eine große Ehre, ihn noch kennenzulernen, bevor er gestorben ist. Absolut. Und wir haben eine Folge aufgenommen, wie gesagt, wir werden es ja auch nochmal verlinken. Kann ich nur empfehlen. Mit Video tatsächlich. Ich glaube, das ist man sieht in sehr, sehr wenigen Folgen mit Video, ja. Also es ist so ein Highlight gewesen von unseren Kommunisten mit den Interviews, auch so eine klassische Folge, würde ich fast schon sagen, mittlerweile. Also die Geschichte von ihm muss erzählt werden und es ist wichtig, sowas zu machen. Guckt das, verbreitet das und gedenkt Viktor so. Solche Zeitzeugen werden weniger, wenn sie nicht schon bald alle weg sind. Ein Gedenken auf Viktor, an Viktor. Das war ein großer Kommunist. Ja, Paddy, gibt's noch was zu sagen? Wie sieht's denn aus dieses Jahr? Gibt's irgendwas, worauf du dich jetzt bezogen auf die Kommunistenkneipe, auf unseren Podcast, den wir jetzt schon vor 6 Jahren gegründet haben. Krass, ne? Boah, 6 Jahre, ja, Alter, das ist heftig. Geht schon heftig in die Schule jetzt, der Podcast, langsam. 6 Jahre. Gibt es irgendwas, worauf du dich besonders freust dieses Jahr? Projekte, eine Idee? Du meinst jetzt, also worauf ich mich freue im nächsten Jahr jetzt, also 2016. Also okay, ja. wir sind doch schon 2000. Ja, sorry, ich vergesse ja, dass wir noch, ja. Nicht okay. 18. Dezember. Was ja. Das war. Ja, ja. Ja, ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen und ich hoffe auch, dass wir oder dass ich vor allem jetzt auch wieder ein bisschen mehr machen werde, wobei jetzt mit der Masterarbeit, was sich schon seit längerer Zeit zieht, es mir ein bisschen schwierig macht, aber vor allem das B-Telefonat, das mache ich immer so gerne mit dir. Ich hoffe, dass wir es hinbekommen, das regelmäßiger zu machen. Das war auf jeden Fall die Idee, ne? Ich habe eben gesagt, du meintest monatlich, ich meinte, naja, alle 6 Wochen will ja schon mal anfangen. So. Mhm. Das haben wir auf jeden Fall vor. Ja, genau. Ja, und genau, ich hoffe natürlich, dass wir, also dass nächstes Jahr auch politisch sich auch einiges bewegen wird, also auch mit den zunehmenden Protesten gegen die Wehrpflicht und gegen die steigende Kriegsgefahr, gegen die Militarisierung und dass wir da auch eine Rolle spielen können, also als Podcast Teil der Bewegung sein können und auch als Sprachrohr und auch als Plattform auch, wo Diskussionen geführt werden. Ja. Ja, dem möchte ich mich anschließen. Also ich habe auch den Eindruck, es gibt ja mittlerweile immer mehr Projekte, ne, kleine Podcasts, Videoformate, verschiedenste Accounts, also auch in dem Bereich unglaublich viel, auch so Influencer, mittlerweile auch welche, die wirklich ganz gut sind, finde ich, ne? Nicht nur so zahme Linksreformisten. Da war ja vor 6 Jahren noch überhaupt keine Rede von. Also gab ja eigentlich gar nichts. Wir hatten ja nichts. Nein, aber es war ja wirklich so. Die Entwicklung ist ja durchaus positiv. Nicht alles ist gut, aber was ich mir überlegt habe, dass wir zu diesen ganzen Projekten mal ein bisschen Kontakt aufnehmen, jedenfalls den besseren, ne? Wo es eine gewisse politische Nähe gibt. Ja. Und da den Dialog suchen und so natürlich auch unsere Reichweite verbreitern und auch noch ein paar andere Leute erreichen. Das ist so eine Idee. Es sind einige Interviews geplant, sicher auch mal ein Zeitzeugengespräch, da verrate ich aber nicht zu viel. Ich will auch nicht zu viel spoilern, ja. Aber es wird auch noch weitere Überraschungen geben. Stars. Anfang nächsten, oder also jetzt in diesem Monat noch wahrscheinlich. Kommen Stars in die Kommentare. Was euch sehr freuen wird, also jetzt nicht so sehr Folgen, sondern auch andere Entwicklungen, die sozusagen den Podcast ein bisschen auf eine andere Stufe nochmal vielleicht heben werden, aber. Ja, genau. Ja, das ist wirklich, also Content, den man vielleicht gar nicht erwartet hätte. So, also das wird nochmal spannend. Und inhaltlich gibt's ja auch durchaus noch ein paar Themen zu beackern, die wir noch nicht gemacht haben, ne? Mittlerweile aber natürlich auch einen großen Fundus an Sachen, wo ich auch den Leuten, die vielleicht später dazu gekommen sind, vielleicht ganz neu oder erst vor 2 Jahren, klar, manche Sachen sind tagesaktuell, aber viele Sachen sind wirklich hörenswert. Also klickt mal ein bisschen weiter nach hinten bei Spotify oder bei YouTube, wo ihr das seht, und schaut euch mal da einiges an. Wir werden sicher auch mit Fabian Lehr wieder Sachen machen, ja. Also da kommt auch noch einiges auf uns zu, auf euch zu und ja, ich glaube, es wird nicht langweilig. Nötig ist so ein Projekt wie dieses weiterhin. Alles klar, dann bitte dir einen guten Start in 2026. Ich freue mich, dass wir mit dem ganzen Team viele neue Sachen geplant haben und ich glaube, es kann nur besser werden, was die Weltlage angeht. Wir kämpfen für eine Welt, die man auch nüchtern erträgt. Und alles Gute, bis zur nächsten Folge mit uns. Ciao. Von mir auch alles Gute und ja, auf ein rotes 2026. Macht's gut, Kneipengenossen. Free Audio Post-Production bei auphonic.com.